Auch der Übergang von den Formen der Mittelsteinzeit zu kleineren Steinwerkzeugen, Mikrolithen, die oft mit einer gut entwickelten Pfeil- und Bogentechnologie sowie mit einer effizienten Jagd in Zusammenhang gebracht werden und vor 80.000 bis 40.000 Jahren auftauchen, spielte sich in den verschiedenen Teilen Afrikas auf höchst unterschiedliche Weise ab. Mancherorts kam es zu einer vollständigen, schnellen Verdrängung. Anderswo lief ein allmählicher Wandel ab. Regional ebenso unterschiedlich sind das Auftauchen und Verschwinden menschlicher Hervorbringungen wie Kunst- und Prestigeobjekte, die in den archäologischen Funden aus dem Pleistozän bis hin zum Holozän, der Zeit vor 11.700 Jahren bis heute, häufig kommen und gehen. Es scheint also, als seien Homo sapiens und seine materiellen Hinterlassenschaften, im Gegensatz zur traditionellen Vorstellung von unserem Auftauchen auf der Erde, keineswegs schlagartig und einheitlich an einem bestimmten Ort oder zu einer bestimmten Zeit angekommen, und ebenso wenig gab es eine einheitliche lineare Entwicklung in Richtung komplexen Verhaltens. Noch interessanter wird die Sache, wenn wir uns ansehen, was nach Ansicht von Eleanor und ihrem Team die Triebkraft für die dynamische Separation und Integration dieser verschiedenen, sich weiterentwickelnden Menschenpopulationen war, aus denen wir alle hervorgegangen sind, ganz gleich, wo auf der Welt wir leben. Eigenschaften und zeitliche Abfolge der Fossilien, Steinwerkzeuge und anderer materielle Artefakte, die der frühe Homo sapiens zurückgelassen hat, legen die Vermutung nahe, dass unsere Spezies letztlich durch die Interaktion zwischen diesen verschiedenen Gruppen entstand, die in verschiedenen Teilen Afrikas lebten. Eleanor und ihre Kollegen sind überzeugt, dass nicht allein Savannen oder Küsten maßgeblich waren, sondern dass die vielfältigen Umweltverhältnisse im Afrika des Pleistozäns diese Populationen zu verschiedenen Zeitpunkten auseinanderbringen oder zusammenführen konnten. Wenn wir die Vorstellung von einem einzigen, einheitlichen Ursprung und einer einzigen damit verbundenen Umwelt aufgeben, gelangen wir zu einem komplizierteren Evolutionsmodell, in dem tropische Wälder eine viel herausragendere Stellung einnehmen. Neben den bereits erwähnten, faszinierenden, morphologisch vielgestaltigen Fossilien von Ivo Elero wurde auch ein großer Teil der einzigartigen regionalen Vielfalt aus der Mittelsteinzeit in den heutigen tropischen Wäldern West- und Zentralafrikas gefunden. Große, robuste Axtformen, riesige Schaber und einige lanzenartige Spitzen, die beispielsweise zum Graben nach kohlenhydratreichen tropischen Pflanzenknollen wie der Yamswurzel oder zur Jagd auf tropische Waldtiere gedient haben könnten. Viele Stellen, an denen man solche 300.000 bis 40.000 Jahre alten Werkzeuge gefunden hat, sind heute von dichtem, immergrünem tropischem Regenwald oder trockeneren tropischen Wäldern und Gehölzen umgeben. Vorzeitliche Pflanzen und Funde aus Sedimentbohrkernen, die vor der westafrikanischen Küste gewonnen wurden, deuten darauf hin, dass die gleichen Regionen auch in der Vergangenheit von tropischen Wäldern bedeckt waren. Bis wir aber wissen, unter welchen ökologischen Bedingungen die Bevölkerungsgruppen lebten, die diese Werkzeuge herstellten, und auf welche Pflanzen und Tiere sie zum Überleben angewiesen waren, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich.